in seine Gnade und silbernen Welten herrsche du. Womit Lohn ist dir für deine Gaben? Sagst für mich, o Liebe, immer so. Womit Lohn ist dir für deine Gaben? Vor dir gleiten feierlich geordnet Sonne, Mond, der ganzen Sterne Welt. Deine Hand den Himmel hat bereitet, über Raben aller Herren. Lass mich meine Zweifel und den Kummer legen und das Kreuz von Golgatha und in tiefer Reue alle Wunden meines Herzens dir nur bringen. Aus dem Schlamm der Sünde und des Bösen reiß mich raus mit deiner starken Hand, dass auf ewig ich mit dir verbunden diesen wirklich starken Liebesband. Verbunden diesem göttlich starken Liebesband.